Person von Kristen Rupenia. Margot begegnete Robert an einem Mittwochabend gegen Ende des Herbstsemesters. Sie arbeitete im Indie-Kino Downtown an der Snackbar, wo er eine große Portion Popcorn und eine Packung Red Wines kaufte. "Eine ungewöhnliche Wahl", sagte sie. "Ich glaube, dieses Weingummi habe ich noch nie verkauft." Mit den Kunden zu flirten hatte sie sich angewöhnt, als sie noch als Barista gearbeitet hatte. Und es hatte beim Trinkgeld geholfen. Im Kino bekam sie kein Trinkgeld, aber die Arbeit war ansonsten langweilig. Und sie fand Robert süß. Nicht so süß, dass sie ihn auf einer Party angesprochen hätte, aber immerhin süß genug, dass sie sich in einem langweiligen Kurs hätte einreden können, sich in ihn zu verlieben. Obwohl sie ziemlich sicher war, dass er das College schon abgeschlossen hatte. Sie schätzte ihn auf mindestens Mitte 20. Er war groß, was ihr gefiel, und unter den hochgekrempelten Ärmeln seines Hemds sah sie den Ansatz eines Tattoos hervorschauen. Aber er war eher kräftig, sein Bart etwas zu lang und seine Schultern vornüber gebeugt, als ob er etwas schützen wollte. Robert ging nicht auf ihr Flirten ein. Oder vielleicht doch. Jedenfalls trat er etwas zurück, als ob er sie dazu bringen wollte, sich zu ihm vorzubeugen, sich ein bisschen mehr anzustrengen. "Tja dann", sagte er und steckte das Wechselgeld ein. In der Woche darauf kam er wieder ins Kino und kaufte erneut eine Packung Red Wines. "Du wirst ja immer besser in deinem Job", sagte er. "Diesmal hast du mich nicht mal beleidigt." Sie zuckte mit den Schultern. "Vielleicht werde ich bald befördert", sagte sie. Nachdem der Film zu Ende war, kam er nochmal zu ihr. "Snackbar-Mädchen, gib mir deine Telefonnummer", sagte er. Und zu ihrer nicht geringen Überraschung gab sie ihm ihre Nummer. Aus dieser kurzen Unterhaltung über Red Wines entwickelte sich zwischen ihnen im Laufe der nächsten Wochen ein ausgefeiltes Spiel endloser Witze via SMS, Witze, die sich so schnell verselbstständigten, dass Margot manchmal kaum mitkam. Er war sehr geistreich und sie fand, sie musste sich ziemlich anstrengen, um mit ihm mitzuhalten. Sie bemerkte bald, dass, wenn sie ihm eine SMS schrieb, er normalerweise sofort antwortete. Aber wenn sie sich mehr als ein paar Stunden Zeit ließ, um ihm zurückzuschreiben, war seine nächste Nachricht kurz und enthielt auch keine Frage, so dass es an ihr war, die Unterhaltung aufrechtzuerhalten, was sie normalerweise auch tat. Ein paar Mal war sie eine Weile abgelenkt und dachte, die Unterhaltung würde einfach versanden. Aber dann fiel ihr etwas Komisches ein, wovon sie ihm erzählen konnte. Oder sie sah ein Foto im Netz, das etwas mit ihren Nachrichten zu tun hatte, und dann ging es weiter. Sie wusste nicht viel über ihn, weil sie sich nie über persönliche Dinge austauschten, Aber wenn sich zwei oder drei gute Witze hintereinander ergaben, war da eine Ausgelassenheit, als ob sie zusammen tanzten. Dann, am Ende des Semesters, kurz vor den Prüfungen, beschwerte sie sich darüber, dass die Mensa geschlossen und auch bei ihr im Wohnheim nichts zu essen da war, weil ihre Mitbewohnerin ihr Care-Paket geplündert hatte. Und er bot an, ihr Red Wines zu kaufen, um sie bei Laune zu halten. Erst lehnte sie das mit einer witzigen Bemerkung ab, weil sie für die Prüfung lernen musste. Aber dann schrieb er: "Nee, im Ernst jetzt, hör auf rumzualbern und lass uns treffen." Also zog sie sich eine Jacke über den Schlafanzug und traf ihn vor dem 7-Eleven. Es war gegen 23 Uhr. Er begrüßte sie ohne großes Aufheben, so als ob sie sich jeden Tag sehen würden, und ging mit ihr in den Supermarkt. Es gab keine Red Wines. Also kaufte er ein Cherry Coke Slushy, eine Packung Doritos und ein Feuerzeug, das wie ein Frosch geformt war, mit Zigarette im Maul. "Danke für die Geschenke", sagte sie, als sie wieder draußen waren. Robert trug eine Kaninchenfellmütze, die ihm bis über die Ohren reichte, und eine dicke altmodische Daunenjacke. Margot fand, dass der Look ihm gut stand, weil er darin wie ein Holzfäller aussah. Die dicke Jacke kaschierte seinen Bauch und die traurige, leicht gebeugte Haltung. "Sehr gerne, Snackbar-Mädchen", sagte er, obwohl er ihren Namen zu diesem Zeitpunkt längst kannte. Sie dachte, dass er ihr jetzt einen Kuss auf den Mund geben würde, und bereitete sich schon darauf vor, ihm stattdessen die Wange hinzuhalten. Aber er umarmte sie und gab ihr einen zarten Kuss auf die Stirn, als wäre sie etwas ganz Kostbares. "Viel Spaß beim Lernen, Süße", sagte er. "Bis bald." Auf dem Weg zurück ins Wohnheim überkam sie ein Gefühl sprühender Leichtigkeit, das sie als Zeichen ihrer allmählichen Verliebtheit deutete. Die Semesterferien verbrachte sie zu Hause und sie schickten sich fast ununterbrochen Textnachrichten. Nicht nur die üblichen Witze, sondern auch kleine Updates darüber, was sie machten. Sie fingen an, sich guten Morgen und gute Nacht zu wünschen. Und wenn sie ihn etwas fragte und er nicht gleich antwortete, verspürte sie einen Stich ängstlichen Sehnens. Sie erfuhr, dass Robert zwei Katzen hatte, die Mu und Jan hießen, und gemeinsam dachten sie sich eine komplizierte Geschichte aus, in der Peter, ihre Katze aus Kindertagen, Jan in einer albernen, leicht babyhaften Sprache flirtende SMS schickte, während sie, wenn sie Mu schrieb, einen eher kühlen und förmlichen Ton anschlug, weil sie auf deren Freundschaft mit Jan eifersüchtig war. "Warum schreibst du eigentlich die ganze Zeit Nachrichten?", fragte Margots Stiefvater sie beim Abendessen. "Hast du jemanden kennengelernt?" "Ja", sagte Margot. "Er heißt Robert und ich habe ihn im Kino getroffen. Wir sind verliebt und werden wahrscheinlich bald heiraten." "Hm", sagte Margots Stiefvater. "Sag ihm, wir würden ihm gerne ein paar Fragen stellen." "Meine Eltern wollen mehr über dich erfahren", schrieb Margot. Und Robert antwortete mit einem Smiley mit Herzaugen. Back to where you were the other night. Als Margot zurück an der Uni war, wollte sie Robert bald treffen. Aber es stellte sich als erstaunlich kompliziert heraus, sich mit ihm zu verabreden. »Sorry, hab eine volle Woche vor mir«, schrieb er. »Verspreche, dass wir uns bald sehen.« Margot gefiel das nicht, weil es sich so anfühlte, als hätte sich die Dynamik zwischen ihnen zu ihren Ungunsten verändert. Als er sie endlich fragte, ob sie zusammen ins Kino gehen wollten, sagte sie sofort ja. Der Film, den sie sich ansehen wollten, lief auch in dem Kino, in dem sie arbeitete. Aber sie schlug vor, ins Multiplex-Kino zu gehen, das etwas außerhalb lag. Studenten gingen nicht so oft dorthin, weil man ein Auto brauchte, um hinzukommen. Robert holte sie in einem schmutzigen weißen Honda Civic ab. Die Getränkehalter quollen über vor alten Bonbonpapieren. Auf der Fahrt zum Kino war er stiller, als sie erwartet hatte, und er sah sie kaum an. Es waren noch nicht einmal 5 Minuten vergangen und sie fühlte sich absolut unwohl. Und als sie auf dem Highway waren, kam ihr der Gedanke, dass er sie irgendwo hinfahren, vergewaltigen und umbringen könnte. Sie wusste schließlich fast nichts über ihn. Gerade als ihr der Gedanke durch den Kopf ging, sagte er, »Keine Sorge, ich habe nicht vor, dich umzubringen.« Und sie fragte sich, ob dieses Gefühl von Unbehagen im Auto von ihr ausging, weil sie sich schreckhaft und nervös aufführte. Wie dieser Typ Frau, die bei jedem Mal ausgehen, automatisch annimmt, man werde sie lynchen. »Schon in Ordnung, du kannst mich umbringen, wenn du willst«, sagte sie. Und er lachte und streichelte ihr Knie. Aber er war immer noch befremdlich ruhig. Und alle ihre übersprudelnden Versuche, die Unterhaltung in Gang zu bringen, prallten an ihm ab. Im Kino machte Robert der Frau an der Snackbar gegenüber eine Bemerkung über Red Wines, die so verunglückte, dass sie alle drei peinlich berührt waren. Vor allem Margot. Im Kinosaal versuchte er nicht, Margots Hand zu halten oder den Arm um sie zu legen, sodass sie, als sie wieder auf dem Parkplatz standen, davon ausgingen, dass er seine Meinung über sie geändert hatte. Sie trug Leggings und ein Sweatshirt. Und vielleicht war genau das das Problem. Als er sie abgeholt hatte, hatte er gesagt, »Schön zu sehen, dass du dich so schick gemacht hast für mich«, was sie als Witz aufgefasst hatte. Aber vielleicht hatte sie ihn wirklich verletzt, weil sie den Arm nicht ernst genug genommen hatte. Er trug Khakihosen und ein Hemd. »Sollen wir noch was trinken gehen?«, fragte er in zwanghaft höflichem Ton, als sie ins Auto stiegen. Margot dachte, dass er wohl davon ausging, dass sie ablehnen würde, und falls sie das tat, dass wohl das das Ende bedeuten würde, was sie traurig stimmte. »Wir könnten noch was trinken gehen, denke ich«, sagte sie. »Wenn du willst«, war eine so unbefriedigende Antwort, dass sie einfach stumm sitzen blieb, bis er ihr Bein berührte und fragte, »Warum schmollst du denn jetzt?« »Ich schmoll doch gar nicht«, sagte sie. »Ich bin nur ein bisschen müde.« »Ich kann dich gleich nach Hause bringen.« »Nee, ich könnte einen Drink gebrauchen, nach dem Film.« Der Film wurde zwar im Multiplex-Kino gezeigt, war aber eine deprimierende Geschichte über den Holocaust, so unpassend für ein erstes Date, dass sie, als er ihn vorgeschlagen hatte, schrieb, »Lol, ist das dein Ernst?« und er mit einer spöttischen Bemerkung geantwortet hatte, es tue ihm leid, dass er ihren Geschmack so falsch eingeschätzt habe und sie könnten sich gerne eine romantische Komödie ansehen. Aber jetzt, da sie das über den Film gesagt hatte, zuckte er leicht zusammen. Und mit einem Mal kam ihr eine vollkommen andere Deutung des Abends in den Sinn. Vielleicht hatte er versucht, sie zu beeindrucken mit der Wahl dieses Films, weil er nicht verstand, dass der Holocaust-Film nicht die Sorte ernster Film war, mit der man Leute, die im Indie-Kino arbeiteten, beeindruckte, wozu er sie offenbar zählte. Vielleicht hatte ihre Nachricht, »Lol, ist das dein Ernst?«, ihn verletzt und eingeschüchtert. Und er fühlte sich in ihrer Gegenwart unwohl. Der Gedanke an seine Verletzlichkeit rührte sie. Und sie empfand auf einmal freundlichere Gefühle für ihn. Als er sie fragte, wo sie etwas trinken gehen sollten, schlug sie die Bar vor, in der sie normalerweise abhing. Aber er verzog das Gesicht und sagte, das sei in der Gegend, die die Studienanfänger belagerten. Und ihm falle da etwas Besseres ein. Sie machten sich auf den Weg zu einer Bar, in der sie noch nie gewesen war. Eher die Sorte Geheimtipp, ohne Schild an der Tür. Sie mussten draußen anstehen, um hineinzukommen. Und während sie warteten, wurde sie unruhig, weil sie nicht wusste, wie sie ihm beibringen sollte, was sie ihm zu sagen hatte. Als der Türsteher sie nach ihrem Ausweis fragte, gab sie ihm den, und er sah ihn kaum an. Er grinste nur und sagte, »Nee, so gar nicht«, und wies sie ab, während er die Nächsten in der Schlange heranwinkte. Robert war vorausgegangen und bekam nicht mit, was sich hinter ihm abspielte. »Robert«, rief sie leise. Aber er drehte sich nicht um, bis ihm jemand aus der Schlange, der alles mit angesehen hatte, auf die Schulter tippte und auf Margot deutete, wie sie da aussortiert auf dem Gehweg stand. Sie war verlegen, als er auf sie zukam. »Tut mir leid«, sagte sie. »Ist mir total peinlich.« »Wie alt bist du denn eigentlich?«, fragte er. 20, sagte sie. »Ich dachte, du hast gemeint, du bist älter.« »Ich hab dir doch gesagt, dass es mein zweites Jahr an der Uni ist.« Vor aller Augen von dem Türsteher abgewiesen zu werden, war schon demütigend genug. Aber jetzt sah Robert sie auch noch so an, als hätte sie etwas falsch gemacht. »Aber du hast doch dieses, wie heißt das gleich, eine Jahr Auszeit genommen?« wandte er ein, als wäre es ein Streit, den er gewinnen könnte. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, erwiderte sie hilflos. »Ich bin 20!« Und dann spürte sie, wie ihr absurderweise die Tränen kamen, weil alles so schief lief und sie einfach nicht begreifen konnte, warum es auf einmal so schwierig zwischen ihnen war. Als Robert sah, dass sie anfing zu weinen, passierte etwas Magisches. All die Anspannung fiel von ihm ab. Er richtete sich auf und umarmte sie mit seinen bärenhaften Armen. »Ach, Kleines«, sagte er. »Ach, Süße, alles ist gut, bitte mach dir keine Sorgen.« Sie ließ sich von ihm umarmen und verspürte dasselbe Gefühl, das sie vor dem Supermarkt überkommen hatte. Dass sie etwas Zartes, Kostbares war, von dem er Sorge hatte, es zu zerbrechen. Er küsste sie auf die Stirn, sie lächelte und wischte die Tränen weg. »Ich kann nicht glauben, dass ich geheult habe, weil ich nicht in die Bar reingekommen bin«, sagte sie. »Du musst mich für eine ziemliche Idiotin halten.« Aber seinem Blick nach zu urteilen, tat er das nicht. In seinen Augen konnte sie ausmachen, wie hübsch sie aussah, während sie durch die Tränen lächelte. Im kreideweißen Schein der Straßenlaterne und von ein paar Schneeflocken, die auf sie herabrieselten. Dann küsste er sie. Er näherte sich ihr in einer abrupten Bewegung und steckte ihr die Zunge in den Hals, so unbeholfen, dass Margot kaum glauben konnte, dass ein erwachsener Mann so schlecht küsste. Es war grässlich. Und zugleich verspürte sie wieder dieses zärtliche Gefühl für ihn. Er mochte älter sein als sie, aber sie wusste mehr als er. Nach dem Kuss nahm er ihre Hand und führte sie zu einer Bar, in der man Billard und Flipper spielen konnte. Der Boden war mit Sägespänen ausgelegt und am Eingang fragte niemand nach dem Ausweis. In einer der Sitzecken entdeckte Margot den Studenten, der im Englischkurs ihr Tutor gewesen war. »Soll ich dir ein Wodka-Soda bestellen?«, fragte Robert. Sie dachte, er mache sich über die Trinkgewohnheiten von College-Studentinnen lustig, wenn sie selbst auch noch nie ein Wodka-Soda bestellt hatte. Sie war etwas unsicher, was sie nehmen sollte. In den Bars, in die sie normalerweise ging, lief es so, dass man nur am Tresen seinen Ausweis zeigen musste. Also brachten diejenigen, die über 21 waren oder gefälschte Ausweise hatten, einen Pitcher Pabst Blue Ribbon oder Bud Light mit, wovon sie dann gemeinsam tranken. Sie wusste nicht, ob Robert sich über diese Marken lustig machen würde, also sagte sie, »Ich nehme einfach ein Bier.« Jetzt, da die Getränke vor ihnen standen und sie sich geküsst hatten und vielleicht auch, weil sie geweint hatte, entspannte Robert sich zusehends und benahm sich mehr wie der geistreiche Typ, dem sie all die SMS geschickt hatte. Während sie sich unterhielten, war sie mehr und mehr davon überzeugt, dass das, was sie für Wut oder Unzufriedenheit gehalten hatte, nur Unsicherheit gewesen war. Oder Angst davor, dass sie sich nicht gut unterhalten fühlte. Er kam immer wieder darauf zurück, dass sie den Film, den er ausgesucht hatte, nicht mochte und machte Scherze darüber. Dabei musterte er sie und schaute, wie sie reagierte. Er zog sie wegen ihres anspruchsvollen Geschmacks auf und redete darüber, wie schwer es sei, sie zu beeindrucken, weil sie Film studierte, obwohl sie in Wahrheit nur einen einzigen Filmkurs belegt hatte. Er meinte, dass sie und ihre Kollegen aus dem Indie-Kino sich wahrscheinlich über Leute lustig machten, die in das Multiplex-Kino gingen, in dem nicht mal Wein verkauft wurde und manche Filme in 3D liefen. Margot lachte über seine Bemerkung auf Kosten der Filmsnob-Version ihrer selbst, auch wenn nichts davon irgendwie gerechtfertigt schien. Schließlich war sie es gewesen, die vorgeschlagen hatte, ins Multiplex-Kino zu gehen. Obwohl, vielleicht hatte auch das ihn verletzt. Sie dachte, es sei sonnenklar, dass sie nicht mit ihm in das Kino gehen würde, wo sie arbeitete. Aber vielleicht hatte ihn das angegriffen. Vielleicht hatte er daraus geschlossen, dass sie nicht mit ihm gesehen werden wollte. Es kam ihr so vor, als würde sie endlich verstehen, wie sensibel er war, wie verletzlich. Und sie fühlte sich ihm näher und auch irgendwie mächtig, weil sie jetzt wusste, wie sie ihn verletzen und auch beruhigen konnte. Sie stellte ihm alle möglichen Fragen über Filme, die er mochte, und redete selbstironisch über all die Filme, die sie im Indie-Kino gesehen und langweilig und verwirrend gefunden hatte. Sie erzählte ihm davon, wie sehr die älteren Kollegen im Kino sie einschüchterten und wie sie sich manchmal darüber Gedanken machte, dass sie keine eigene Meinung zu gar nichts hatte und nicht klug genug war. Sie spürte sofort, welche Wirkung das auf ihn hatte. Es fühlte sich an, als streichelte sie ein großes, scheues Tier. Vielleicht ein Pferd oder ein Bären. Sie beruhigte ihn, brachte ihn geschickt dazu, ihr aus der Hand zu fressen. Als sie ihr drittes Bier trank, dachte sie darüber nach, wie es wohl wäre, mit Robert Sex zu haben. Wahrscheinlich wäre der Sex wie der Kuss, unbeholfen und aufdringlich. Aber vielleicht auch irgendwie heiß. Sie stellte sich vor, wie erregt er sein würde, wie hungrig und versessen darauf, sie im Bett zu beeindrucken. Und sie spürte ein schmerzendes Begehren, das ihren Bauch durchfuhr, so deutlich spürbar und brennend wie ein Gummiband, das gegen die Haut flitscht. Als die Gläser leer waren, sagte sie kühn: "Sollen wir dann mal raus hier?" Und er schien kurz verletzt, als würde sie das Date vorzeitig beenden. Aber sie nahm seine Hand und zog ihn hoch, und sein Gesichtsausdruck, als er verstand, was sie damit sagen wollte, und die gehorsame Art, wie er ihr aus der Bar folgte, vermittelten ihr erneut dieses Gefühl eines Gummibandes. Genau wie seltsamerweise auch die Tatsache, dass sich seine Handinnenfläche klamm anfühlte. Draußen vor der Bar war sie bereit, sich erneut von ihm küssen zu lassen. Aber zu ihrer Überraschung gab er ihr nur einen flüchtigen Kuss und sagte vorwurfsvoll: "Du bist betrunken." "Bin ich nicht?" sagte sie, auch wenn das nicht stimmte. Sie drückte sich an ihn und fühlte sich klein im Vergleich zu ihm. Er seufzte, als wäre es zu schmerzhaft, sie weiter anzusehen. Und es fühlte sich sexy an, als wäre sie unwiderstehlich. "Ich nehme dich jetzt mit zu mir, Kleine", sagte er und brachte sie zum Auto. Als sie im Wagen saßen, beugte sie sich zu ihm hinüber, und nach einer kurzen Weile, in dem sie zurückwich, wann immer er ihr die Zunge zu tief in den Hals steckte, gelang es ihr, die Küsse in eine sanftere Richtung zu lenken, so wie sie es mochte. Dann setzte sie sich auf ihn. Sie konnte seine Erektion durch die Hose spüren. Wenn sie sich auf ihn bewegte, gab er vibrierend hohe Laute von sich, die sie leicht melodramatisch fand. Und dann schob er sie plötzlich weg und ließ den Motor an. "Auf dem Vordersitz rummachen wie die Teenager?" sagte er betont angeekelt. "Oh, ich hätte ja gedacht, dass du zu alt dafür bist, jetzt mit 20. Sie streckte ihm die Zunge heraus. "Und, wo willst du jetzt hin?" "Zu dir?" "Ich glaube, das geht nicht. Wegen meiner Mitbewohnerin?" "Ach ja, genau, du bist ja im Wohnheim", sagte er, als müsste sie sich dafür entschuldigen. "Wo wohnst du denn?" fragte sie. "In einem Haus." "Kann ich mit zu dir kommen?" "Ja." Forgotten hands are the ones which we choose to let go of, but it is Das Haus lag in einer hübschen, bewaldeten Gegend nicht zu weit vom Campus entfernt. An der Tür hing eine fröhliche weiße Lichterkette. Bevor Robert aus dem Auto ausstieg, sagte er in einem unheimlichen Ton, als spräche er eine Warnung aus: Nur damit du Bescheid weißt. Ich habe Katzen. Das weiß ich doch, sagte sie. Wir haben uns darüber unterhalten, erinnerst du dich? An der Tür nestelte er eine gefühlte Ewigkeit an den Schlüsseln herum und fluchte. Sie strich ihm über die Schulter, damit die Stimmung nicht kippte. Aber das schien ihn noch mehr durcheinander zu bringen, also ließ sie es bleiben. Hier wohne ich, sagte er ausdruckslos, als die Tür endlich aufging. Der Raum, in den sie traten, war spärlich beleuchtet und vollgestopft mit Dingen, die sich, während ihre Augen sich an das Dunkel gewöhnten, als vertraute Alltagsgegenstände herausstellten. Er hatte zwei große, vollgestellte Bücherregale, ein Plattenregal, eine Spielesammlung und einiges an Kunst. Oder jedenfalls Poster, die gerahmt und nicht mit Klebestreifen an die Wand geheftet waren. Gefällt mir hier, sagte sie wahrheitsgemäß. Und als sie es sagte, wurde ihr bewusst, dass sie erleichtert war. Ihr fiel auf, dass sie noch nie mit jemandem nach Hause gegangen war, um mit ihm zu schlafen. Weil sie bisher immer mit Typen ausgegangen war, die so alt waren wie sie, hatten sie immer herumschleichen und aufpassen müssen wegen der Mitbewohner. Es fühlte sich ungewohnt und auch etwas beängstigend an, sich so ganz auf fremdes Terrain einzulassen. Aber die Tatsache, dass Roberts Einrichtung ganz offensichtlich bezeugte, dass sie die gleichen Interessen hatten, zumindest in den allgemeinen Bereichen wie Kunst, Bücher und Musik, bestätigte sie in ihrem Entschluss. Während ihr diese Gedanken durch den Kopf gingen, betrachtete Robert sie, beobachtete, welchen Eindruck sein Zuhause auf sie machte. Und so, als ob die Angst sie noch nicht vollends loslassen wollte, kam ihr kurz die wilde Vorstellung in den Sinn, dass das vielleicht gar kein normales Wohnzimmer war, sondern eine Falle, aufgebaut, um ihr den Eindruck zu vermitteln, Robert sei ein ganz normaler Mensch, so wie sie. Und die anderen Räume waren leer oder voller fürchterlicher Dinge. Leichen, Entführungsopfer oder Ketten. Aber dann küsste er sie, warf ihre Tasche und ihre Mäntel auf die Couch und führte sie ins Schlafzimmer. Er berührte sie am Hintern und fasste ihr an die Brust, und da war sie wieder, diese gierige Unbeholfenheit, die sie schon vom ersten Kuss kannte. Das Schlafzimmer war nicht komplett leer, aber doch weniger vollgestellt als das Wohnzimmer. Robert hatte kein Bettgestell, nur ein Lattenrost und eine Matratze, die auf dem Boden lagen. Auf der Kommode stand eine Flasche Whisky. Er nahm einen Schluck davon und reichte sie ihr. Dann bückte er sich, um den Computer einzuschalten, was sie erst verwirrte, bis sie verstand, dass er Musik anmachte. Margot saß auf dem Bett, während Robert sein T-Shirt auszog und seine Hose aufknöpfte. Er hatte sie schon bis auf die Knöchel heruntergezogen, als er bemerkte, dass er die Schuhe noch anhatte, und er beugte sich vor, um die Schnürsenkel aufzubinden. Wie sie ihn da so sah, so ungelenk vornübergebeugt mit dem Bauch, dick und weich und stark behaart, dachte Margot: Oh nein. Aber der Gedanke daran, was es an Aufwand bedeuten würde, jetzt zu stoppen, was sie in Bewegung gesetzt hatte, war überwältigend. Es hätte ein Maß an Takt und Sanftmut gebraucht, das sie sich nicht vorstellen konnte, aufzubringen. Das Problem bestand nicht darin, dass er sie zu etwas zwingen könnte, was sie nicht wollte. Eher darin, dass, wenn sie jetzt darauf bestand, aufzuhören, nach allem, was sie unternommen hatte, damit es so weit kam, es sie mies und launenhaft hätte aussehen lassen. So als hätte sie in einem Restaurant eine Bestellung aufgegeben, nur um das Essen dann, als es kam, zurückgehen zu lassen. Sie versuchte, ihre Ablehnung in Unterwerfung niederzuknüppeln, indem sie einen Schluck Whisky trank. Aber als er sich auf sie legte und sie unbeholfen küsste, seine Hand mechanisch zwischen ihren Brüsten und ihrem Schritt hin und her bewegte, als bekreuzigte er sich auf irgendeine perverse Art, fiel es ihr immer schwerer, Luft zu kriegen. Und sie wusste nicht, ob sie das durchstehen würde. Es half, sich unter ihm hervorzuwinden und sich auf ihn zu setzen. Sie schloss die Augen und rief sich in Erinnerung, wie er sie vor dem Supermarkt auf die Stirn geküsst hatte. Ermutigt von dem Fortschritt, den sie machte, zog sie sich das T-Shirt über den Kopf. Robert griff nach ihrer Brust und holte sie aus dem BH, so dass sie halb aus dem Körbchen hervorstand. Er bewegte ihre Brustwarze zwischen Daumen und Zeigefinger. Das fühlte sich unangenehm an, also beugte sie sich vor und drückte sich in seine Hand. Er verstand die Andeutung und versuchte, ihren BH zu öffnen, aber bekam den Verschluss nicht auf. Sein Scheitern erinnerte sie daran, wie er mit den Schlüsseln an der Tür gerungen hatte. Schließlich sagte er energisch, »Zieh das Ding aus!« Und das tat sie. Der Blick, mit dem er sie dann ansah, war so etwas wie die übertriebene Version des Blicks, den sie in den Gesichtern all der Typen erkannt hatte, die sie je nackt gesehen hatten. Nicht, dass es allzu viele gewesen wären. 6 insgesamt. Robert war der 7. Er sah erstaunt aus. Und selig. Wie ein milchtrunkenes Baby. Und sie dachte, dass sie vielleicht das am Sex am meisten mochte. Einen Mann so entwaffnet zu sehen. Roberts Blick zeigte ihr, dass er es offenbar nötiger hatte als die anderen Typen. Obwohl er schon älter war und in seinem Leben schon weit mehr Brüste und Körper zu Gesicht bekommen haben musste. Aber vielleicht war das für ihn auch Teil des Ganzen, dass er älter war und sie noch so jung. Sie küssten sich wieder und sie war hingerissen von einer Vorstellung, die ihr so selbstsüchtig vorkam, dass sie kaum zugeben mochte, dass sie sie wirklich hatte. Sie stellte sich vor, was ihm durch den Kopf gehen mochte, wenn er sie ansah. Was für ein wunderschönes Mädchen. Ihr Körper ist vollkommen. Alles an ihr ist perfekt. Sie ist erst 20. Ihre Haut ist makellos und so weich. Ich will sie. Ich will sie mehr, als ich je irgendjemanden wollte. Ich will sie so unbedingt, ich könnte sterben. Je mehr sie sich seine Erregung ausmalte, desto mehr erregte es sie selbst. Und bald bewegten sich ihre Körper gegeneinander, fanden in einen Rhythmus. Und sie nahm seinen Schwanz in die Hand und spürte, dass die Spitze feucht war. Robert gab wieder diese hohen Stöhnlaute von sich. Und sie hätte sich gewünscht, ihm irgendwie sagen zu können, dass er das lassen sollte. Aber sie wusste nicht wie. Dann war seine Hand in ihrer Unterhose und als er spürte, dass sie feucht war, entspannte er sich sichtlich. Dann spürte sie seine Finger in sich ganz vorsichtig und sie biss sich auf die Lippe und zog eine kleine Show für ihn ab. Aber dann berührte er sie zu fest und sie verzog das Gesicht und nahm seine Hand weg. Sorry, sagte er. Und dann ganz eindringlich, warte mal, hast du das hier überhaupt schon mal gemacht? Der Abend fühlte sich so seltsam und beispiellos an, dass ihr erster Impuls war, mit Nein zu antworten. Aber dann begriff sie, was er meinte, und fing laut an zu lachen. Sie wollte eigentlich nicht lachen. Sie wusste nur zu gut, dass Robert zwar gern Gegenstand harmloser, koketter Neckereien war, aber es ganz und gar nicht mochte, ausgelacht zu werden. Aber sie konnte nicht anders. Ihre Unschuld zu verlieren, war ein längerer Prozess gewesen, dem monatelange intensive Diskussion mit ihrem damaligen Freund, mit dem sie seit 2 Jahren zusammen war, vorausgegangen waren, sowie ein Besuch bei der Frauenärztin und ein leicht peinliches, aber letztlich gutes Gespräch mit ihrer Mutter, die ihr am Ende eine Nacht in einem Bed and Breakfast gebucht und ihr eine Karte geschrieben hatte. Die Vorstellung, dass sie sich statt dieses aufwendigen emotionalen Prozesses einfach einen prätentiösen Holocaust-Film angesehen und 3 Bier getrunken hätte, um dann in irgendein Zuhause mitzugehen, in dem sie ihre Jungfräulichkeit an einen Typen verloren hätte, den sie im Kino kennengelernt hatte, war so amüsant, dass Margot gar nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Hysterisch zu lachen. Tut mir leid, sagte Robert tonlos. Ich wusste es einfach nicht. Sie hörte mit einem Mal auf zu kichern. Nein, es war gut, dass du gefragt hast, sagte sie. Ich hatte schon Sex. Tut mir leid, dass ich gelacht habe. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, antwortete er. Aber sein Gesichtsausdruck und auch die Tatsache, dass er seine Erektion verlor, sagten etwas ganz anderes. Es tut mir leid, sagte sie nochmal reflexhaft und dann einer plötzlichen Eingebung folgend, vielleicht bin ich einfach ein bisschen nervös oder so. Argwöhnisch kniff er die Augen zusammen, als wollte er prüfen, ob das stimmte. Aber ihre Bemerkung schien ihn zu beschwichtigen. Du brauchst nicht nervös zu sein, sagte er. Wir lassen es einfach langsam angehen. Ja, genau, dachte sie. Und dann war er wieder über ihr, küsste sie und legte sich auf sie. Und sie wusste, dass die letzte Gelegenheit, diese Begegnung zu genießen, verstrichen war. Aber sie würde das jetzt durchstehen, bis es vorbei war. Als Robert nackt war und ein Kondom auf seinen Schwanz rollte, den sie nur halb sehen konnte, unter dem haarigen Bauchansatz, spürte sie eine Welle von Abscheu in sich aufsteigen, von der sie glaubte, dass sie ihre innere Erstarrung wegspülen würde. Aber dann steckte er wieder einen Finger in sie hinein, diesmal gar nicht sanft. Und sie sah sich vor ihrem inneren Auge daliegen, nackt und mit gespreizten Gliedern und mit einem Finger dieses dicken alten Typen in sich drin. Und ihre Abscheu verwandelte sich in Selbstekel und ein Gefühl von Erniedrigung, das ihr auf perverse Art verwandt vorkam mit dem Gefühl von Erregung. Während sie Sex hatten, manövrierte er sie mit brüsker Effizienz von einer Stellung in die nächste. Er drehte sie um, kommandierte sie herum und sie fühlte sich wie eine Puppe, wie damals vor dem Supermarkt. Nur keine besonders kostbare, sondern eher wie eine aus Plastik, gelenkig und robust. Eine Requisite des Films in seinem Kopf. Als sie oben war, schlug er ihr auf den Schenkel und sagte, »Oh ja, ja, das gefällt dir«, in einem Ton, der es unmöglich machte zu sagen, ob er das als Frage meinte, als Feststellung oder als Befehl. Als er sie herumdrehte, knurrte er, »Ich wollte schon immer ein Mädchen mit schönen Titten ficken.« Und sie musste ihr Gesicht im Kissen verstecken, um einen weiteren Lachanfall zu unterdrücken. Als er schließlich in Missionarstellung über ihr war, verlor er immer wieder die Erektion und jedes Mal sagte er dann, »Mein Schwanz wird so hart«, als ob das zu behaupten es irgendwie wahr machte. Nach einem letzten verzweifelten Ausbruch fing er an zu zittern, kam schließlich und fiel wie ein Baum, der gerodet wird, auf sie nieder. Sie lag halb erdrückt unter ihm und dachte, »Das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens.« Sie wunderte sich über sich selbst, über die rätselhafte Person, die gerade diese bizarre, unerklärliche Handlung vollzogen hatte. Nach einer Weile stand Robert auf und lief obeinig ins Bad. Er umklammerte das Kondom, damit es nicht herunterrutschte. Margot blieb im Bett liegen und starrte an die Decke. Erst da sah sie, dass dort Sticker klebten, diese kleinen Sterne und Monde, die im Dunkeln leuchten. Dann kam Robert aus dem Badezimmer zurück und blieb im Türrahmen stehen. »Was willst du jetzt machen?«, fragte er. Sie überlegte zu antworten, »Wir sollten uns wohl am besten umbringen.« Und dann stellte sie sich vor, dass irgendwo dort draußen in der Welt ein Mann war, der genau diesen Moment ebenso schrecklich und umwerfend komisch finden würde wie sie und dass sie ihm eines Tages in ferner Zukunft von dieser Geschichte erzählen würde. Sie würde ihm erzählen, wie er gesagt hatte, mein Schwanz wird so hart. Und der Mann würde gequält aufschreien und sie am Bein festhalten und sagen, meine Güte, hör bloß auf, nein bitte, ich kann nicht mehr. Und dann würden sie einander in die Arme fallen und gar nicht mehr aufhören zu lachen. Aber natürlich war das alles weit weg. Denn den Mann gab es nicht. Und würde es auch nie geben. Sie zuckte mit den Schultern und Robert sagte, wir könnten uns einen Film ansehen. Und er machte sich an seinem Computer zu schaffen, um etwas herunterzuladen. Sie achtete nicht weiter darauf, was es war. Aus irgendeinem Grund wählte er einen Film mit Untertiteln aus und ihr fielen immer wieder die Augen zu, sodass sie nicht mitbekam, was passierte. Er strich ihr die ganze Zeit über das Haar und bedeckte ihre Schultern mit sanften Küssen, als hätte er vergessen, wie er sie gerade mal 10 Minuten zuvor wie in einem Porno herumgeschubst hatte und ihr, ich wollte schon immer ein Mädchen mit schönen Titten ficken, ins Ohr geknurrt hatte. Dann fing er unvermittelt an, über seine Gefühle für sie zu reden. Er redete darüber, wie schwer es für ihn gewesen sei, als sie während der Ferien nach Hause gefahren war. Er habe schließlich keine Ahnung gehabt, ob sie vielleicht noch einen alten Freund aus Highschool-Zeiten hatte, mit dem sie sich wieder treffen würde. Es stellte sich heraus, dass sich während dieser 2 Wochen ein richtiges Drama in seinem Kopf abgespielt hatte. Er war davon ausgegangen, dass sie den Campus, ganz und gar von ihm eingenommen, verlassen, aber zu Hause wieder etwas mit dem Highschool-Freund angefangen hatte, den er sich als einen ungehobelten, gut aussehenden, athletischen Typen vorstellte, der ihrer nicht würdig war, aber trotzdem anziehend, weil er in der kleinen Stadt Saline unter den Jungs ganz weit oben rangierte. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass du eine falsche Entscheidung triffst und die Dinge anders zwischen uns sind, wenn du zurückkommst, sagte er. Aber ich hätte dir vertrauen sollen. Margot stellte sich vor, wie sie antwortete, mein Freund aus Highschool-Zeiten ist schwul. Wir dachten uns das damals schon und ein Jahr später, nachdem er mit mehreren Mädchen im College geschlafen hatte, wusste er es definitiv. Inzwischen ist er sich nicht mal mehr zu 100% sicher, dass er sich als Mann fühlt. Wir haben uns lange darüber unterhalten, was es für ihn bedeuten würde, sein Coming-out zu haben als jemand, der trans ist. Also hätte ich bestimmt nicht mit ihm geschlafen und du hättest mich das auch gleich fragen können, wenn du dir solche Gedanken gemacht hast. Du hättest mir alle möglichen Fragen stellen können. Aber Margot sagte nichts davon. Sie lag einfach nur still da mit einer dunklen Feindseligkeit, bis Robert endlich aufhörte zu reden. »Bist du noch wach?« fragte er dann und sie sagte, »Ja«, und er fragte, »Ist alles okay?« »Wie alt bist du?« fragte sie unvermittelt. 34, antwortete er. »Ist das ein Problem für dich?« Sie spürte, wie er da im Dunkeln neben ihr vor Angst zitterte. »Nein«, sagte sie, »ist schon okay.« »Gut«, sagte er. »Ich wollte eigentlich schon früher mit dir darüber reden, aber ich war mir nicht sicher, wie du es aufnehmen würdest. Ich bin froh, dass du kein Problem damit hast.« Er beugte sich zu ihr herüber und küsste sie auf die Stirn. Und sie fühlte sich wie eine Schnecke, auf die er Salz streute. Sie löste sich unter seinem Kuss auf. Sie sah auf die Uhr, es war fast 3 Uhr morgens. »Ich sollte jetzt wohl besser gehen«, sagte sie. »Meinst du wirklich?« fragte er. »Ich dachte, du würdest hier übernachten. Ich mache fantastisches Rührei.« »Danke«, sagte sie und streifte sich die Leggings über. »Aber das geht nicht. Meine Mitbewohnerin würde sich Sorgen machen.« »Du musst zurück ins Wohnheim«, sagte er, und seine Stimme troff vor Sarkasmus. »Ja«, sagte sie, »weil ich nun mal dort wohne.« Die Fahrt kam ihr endlos lang vor. Der Schnee war in Regen übergegangen. Sie sagten nichts. Schließlich machte Robert das Radio an und sie hörten Late Night NPR. Margot dachte daran zurück, wie sie, als er sie abgeholt hatte und sie auf den Highway fuhren, sich vorgestellt hatte, dass Robert sie umbringen könnte, und sie dachte, vielleicht tut das ja jetzt. Aber er brachte sie nicht um. Er setzte sie vor dem Wohnheim ab. »Ich hatte einen wirklich schönen Abend«, sagte er und löste den Sicherheitsgurt. »Danke«, sagte sie und hielt sich an der Handtasche fest. »Ich auch.« »Ich bin so froh, dass wir endlich auf dieses Date gegangen sind«, sagte er. »Ein Date«, sagte sie zu ihrem imaginierten Freund. Er hat das allen Ernstes ein Date genannt. Und dann lachten sie beide. »Gut«, sagte sie. Sie griff nach der Autotür. »Vielen Dank für den Film und alles.« »Warte«, sagte er und fasste sie beim Arm. »Komm her.« Und er zog sie an sich, legte seine Arme um sie und steckte ihr ein letztes Mal die Zunge in den Hals. »Meine Güte, wann ist das endlich vorbei?«, fragte sie den imaginierten Freund, aber der imaginierte Freund antwortete nicht. »Gute Nacht«, sagte sie, und dann stieß sie die Tür auf und flüchtete. Kaum war sie zurück in ihrem Zimmer, hatte sie schon eine SMS von ihm erhalten. Kein Text, nur Herzen und Emojis mit Herzaugen und aus irgendeinem unerfindlichen Grund einen Delfin. Some people call Sie schlief 12 Stunden und als sie aufgewacht war, ging sie in den Speisesaal, aß Waffeln und stürzte sich in einen Netflix-Krimi-Marathon. Sie versuchte sich vorzustellen, dass er vielleicht einfach so verschwinden würde, ohne dass sie etwas dafür tun musste. Dass sie ihn sich einfach wegwünschen konnte. Doch die nächste SMS von ihm kam kurz nach dem Abendessen und enthielt eine harmlose Bemerkung über Red Wines. Aber sie löschte sie sofort, überwältigt von einer Abscheu, die Gänsehaut bei ihr auslöste und etwas unverhältnismäßig schien angesichts dessen, was vorgefallen war. Sie sagte sich, dass sie ihm zumindest eine Nachricht schuldete, in der sie offiziell Schluss machte. Ihn einfach zu ghosten wäre unangebracht, kindisch und grausam. Und wer wusste schon, wie lange es dauern würde, bis er es begriff. Immerhin denkbar, dass er ihr weiterhin eine Nachricht nach der anderen schicken würde. Sie machte sich an einen Entwurf, schrieb: Danke für die schöne Zeit, aber ich will gerade keine Beziehung. Sie wand sich und entschuldigte sich, versuchte, mögliche Schlupflöcher vorab zu stopfen, durch die er vielleicht kriechen würde. Schon okay, ich will auch keine feste Beziehung, was los ist, ist total in Ordnung. Und die Nachricht wurde länger und länger und es wurde immer unmöglicher, sie abzuschicken. Währenddessen trafen immer mehr SMS von ihm ein. Keine enthielt irgendetwas Bedeutsames, aber im Ton wurden sie immer ernster und erwartungsvoller. Sie stellte sich vor, wie er auf dem Bett lag, das nur aus der Matratze und dem Lattenrost bestand und jede der Nachrichten sorgsam formulierte. Sie erinnerte sich daran, dass er viel über seine Katzen geredet hatte, aber im Haus hatte sie gar keine Katzen gesehen. Sie fragte sich, ob er sie einfach erfunden hatte. Im Laufe der nächsten Tage fand sie sich immer wieder in einem grauen Tagtraum wieder, als ob sie etwas vermisste. Und sie musste sich eingestehen, dass es Robert war, den sie vermisste. Nicht den echten Robert, sondern den, den sie sich während der Ferien und ihres Nachrichtenaustauschs erträumt hatte. Hey, du scheinst gerade ziemlich beschäftigt zu sein, was? Schrieb Robert schließlich 3 Tage, nachdem sie miteinander geschlafen hatten, und sie wusste, das war die perfekte Gelegenheit, um ihm die halb angefangene Schlussmach-SMS zu schicken. Aber stattdessen schrieb sie nur: Haha, ja, stimmt, sorry, und ich melde mich. Und dann dachte sie: Warum mache ich das bloß? Und fand keine Antwort darauf. Sag ihm einfach, dass du kein Interesse hast, rief ihre Mitbewohnerin Tamara genervt. Margot hatte bereits 1 Stunde auf ihrem Bett damit verbracht, zu überlegen, was sie schreiben sollte. Ich muss schon mehr schreiben als das, ich habe schließlich mit ihm geschlafen, sagte Margot. Wieso das denn? Antwortete Tamara. Ist es dein Ernst? Er ist irgendwie ein netter Typ, sagte Margot und fragte sich, ob das stimmte. Sie beugte sich wieder über das Telefon, aber dann, aus dem Nichts, stand Tamara plötzlich vor ihr, schnappte sich das Telefon, ging ein paar Schritte weg und tippte frenetisch auf das Display ein. Dann schmiss sie das Telefon auf das Bett und Margot holte es sich. Und da stand, was Tamara als Nachricht verschickt hatte. Hi, ich bin nicht interessiert an dir. Hör auf, mir zu schreiben. Du meine Güte, sagte Margot und bekam fast keine Luft mehr. Was? Fragte Tamara herausfordernd. Warum ist das so ein Riesending? So sieht's einfach aus. Aber sie wussten beide, dass es ein Riesending war. Und Margot hatte vor lauter Angst ein so flaues Gefühl im Magen, dass sie fürchtete, würgen zu müssen. Sie stellte sich vor, wie Robert die Nachricht las, erstarrte und in 1000 Stücke zersprang. Beruhig dich, wir gehen jetzt erstmal was trinken, sagte Tamara und sie gingen in ihre Bar und teilten sich einen Pitcher. Und währenddessen lag Margots Telefon zwischen ihnen auf dem Tisch. Sie versuchten es zu ignorieren. Aber dann machte es ein Geräusch, weil Margot eine Nachricht bekommen hatte. Und sie schrien und hielten sich an den Armen fest. Ich kann nicht, lies du es, sagte Margot und schob Tamara das Telefon hin. Du hast ihm das geschrieben, es ist deine Schuld. Aber alles, was in der SMS stand, war: Okay, Margot, tut mir leid, das zu hören. Ich hoffe, ich habe dich nicht irgendwie verärgert. Du bist ein süßes Mädchen und ich hatte eine wirklich schöne Zeit mit dir. Sag Bescheid, falls du deine Meinung änderst. Margot brach am Tisch zusammen und stützte den Kopf in die Hände. Es fühlte sich an, als wäre ein Blutegel vollgesaugt mit ihrem Blut endlich von der Haut abgefallen und hätte einen empfindlichen dunklen Fleck hinterlassen. Aber warum fühlte sich das überhaupt so an? Vielleicht tat sie Robert Unrecht, der nichts falsch gemacht hatte, außer dass er sie mochte, schlecht im Bett war und sie vielleicht angelogen hatte wegen der Katzen. Aber vielleicht waren die auch einfach nur irgendwo anders gewesen. Doch dann, einen Monat später, sah sie ihn in einer Bar wieder. Ihrer Bar, die die Studienanfänger belagerten und die sie nach dem Kino vorgeschlagen hatte. Er saß allein an einem Tisch im hinteren Bereich. Er hatte nichts zu lesen dabei und schaute auch nicht auf sein Telefon. Er saß einfach nur über ein Bier gebeugt da. Sie schnappte sich Albert, den Freund, mit dem sie hergekommen war, und flüsterte: Oh nein, das ist er, der Typ aus dem Kino. Albert hatte zu diesem Zeitpunkt schon wie all ihre Freunde eine Version der Geschichte zu hören bekommen, auch wenn sie nicht ganz der Wahrheit entsprach. Albert stellte sich vor sie, sodass Robert sie nicht sehen konnte, und sie ging schnell zu dem Tisch zurück, an dem ihre Freunde saßen. Margot sagte ihnen, dass Robert da war, und alle erstarrten vor Überraschung, und dann eskortierten sie sie aus der Bar, als wäre sie die Präsidentin und ihre Freunde der Secret Service. Es war alles so übertrieben, dass sie sich fragte, ob sie sich affig benahm. Aber zugleich war ihr einfach nur schlecht und sie fürchtete sich. Tamara schlief in dieser Nacht neben ihr im Bett. Sie kuschelten sich unter der Decke aneinander. Das Display des Telefons beleuchtete ihre Gesichter wie ein Lagerfeuer und Margot las die Nachrichten vor, die eine nach der anderen eintrafen. »Hi Margot, ich habe dich eben in der Bar gesehen. Ich weiß, dass ich dir nicht mehr schreiben soll. Wollte nur sagen, dass du echt hübsch ausgesehen hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß, dass ich dir das nicht schreiben sollte, aber ich vermisse dich echt. Hey, vielleicht ist es zu viel verlangt, aber ich wünschte, du würdest mir sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe eine echte Verbindung zwischen uns gespürt. Ist es dir anders gegangen? Vielleicht bin ich dir zu alt oder vielleicht findest du jemand anders gut. Ist der Typ, mit dem du unterwegs warst, dein Freund? Oder nur irgendjemand, den du fixst? Sorry. Als du mich ausgelacht hast, als ich gefragt habe, ob du noch Jungfrau bist, war das, weil du schon so viele Typen gefickt hast? Fickst du ihn jetzt? Sag schon. Sag schon. Sag schon. Antworte. Schlampe. Cat Person von Kristen Rupenian. Gelesen von Jessica Schwarz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.